بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا نعم الله سأل أبام السلام هاتسيقن الله سيقن هل زمان بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم und auf all denjenigen, die in seine Fußstapfen treten bis an dem Tag, an dem kein Vater für die Sünde seines Sohns aufkommen wird, noch ein Sohn für die Sünde seines Vaters. Wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass er diese Sitzung zu einer Segensreichung dazu macht, zu einer Sitzung, auf die er die Engel herabsendet, um seine Ruhe, um seine Zufriedenheit und eine Sitzung, in der uns die Barmherzigkeit umhüllt. Denn er ist derjenige, den man dazu bitten muss, und er ist derjenige, der dazu den Erfolg verleiht. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt im Hadith: "Majtama'a qawmun fi baytin min buyutillah." Jedes Mal, wenn eine Gruppe von Menschen sich in einem der Häuser Allahs trifft, yatluna kitab Allah, und Allahs Buch psalmodiert, wa yatadarasunahu bainahum, und dieses Buch lernt, illa nazalat alaihim as-sakina, dann steigt auf sie die Ruhe herab, ghashiyatuhum ar-rahma, und dann umhüllt sie die Barmherzigkeit. وذكرهم الله في من عنده, und Allah erwähnt sie bei denjenigen, die bei ihm sind. Wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass er uns bei denjenigen erwähnt, die bei ihm sind, und wenn er uns bei ihnen erwähnt, dann ist er mit uns zufrieden. Die Verse, die wir heute anschauen werden, Assalamu alaikum, sind von Surat al-Baqarah, die Verse 113, inshallah bis 117. Allah subhanahu wa ta'ala sagt: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء. Die Juden sagen, auf nichts fußen die Christen. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. Und die Christen sagen, auf nichts fußen die Juden. Warum يتلون الكتاب? Obwohl sie doch beide die Schrift lesen. Obwohl sie beide die Schrift lesen. Der gleichen Worte führten schon diejenigen, die nicht Bescheid wissen. Aber Allah wird zwischen ihnen am Tag der Auferstehung über das richten, worüber sie sich uneinig gewesen sind. Oder worüber sie sich uneinig sind. Und wer ist ungerechter, als wer verhindert, dass an Allahs Gebetsstätten sein Name genannt wird und sich bemüht, sie zu zerstören? Jene sollen sie nur in Furcht betreten. Für sie gibt es im Diesseits Schande und im Jenseits gewaltige Strafe. Allah gehört der Osten und der Westen. Wohin ihr euch auch immer wendet, so ist Allahs Gesicht. Dort ist Allahs Gesicht. Allah ist allumfassend und allweise und allwissend. Allah ist allumfassend und allwissend. Und sie sagen, Allah hat sich Kinder genommen. Preis sei ihm. Nein, vielmehr gehört ihm alles, was in den Himmeln und was auf der Erde ist. Alle sind ihm demütig ergeben. Er ist der Schöpfer der Himmel und der Erde in ihrer schönsten Form. Und wenn er eine Angelegenheit bestimmt, so sagt er zu ihr nur, sei, und so ist sie. Wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass wir diese Verse nach dieser Sitzung besser verstanden haben, als wir sie jetzt verstehen. Und dass wir aus dieser Sitzung herausgehen und diese Verse umsetzen. Allah subhanahu wa ta'ala teilt uns diese Verse nicht als eine Geschichte mit, denn es hat sich etwas abgespielt, sondern er teilt uns diese Verse mit, dass wir wissen, wer auf unserer Seite ist als Muslime, und wissen, wer auf der anderen Seite ist. Und bei Allah subhanahu wa ta'ala gibt es zwei Gruppen am Tag der Auferstehung. Einmal die Bewohner der Hölle und einmal die Bewohner des Paradieses auf der rechten Seite. Die Juden sagen, auf nichts fußen die Christen. Was geschehen ist, ist, dass eine Gesandtschaft aus Najran, im Süden Arabiens, und zwar eine christliche Gesandtschaft zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gekommen ist. Und sie waren in der Moschee des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihnen den Islam vorgestellt. Und anwesend waren auch eine Gruppe von jüdischen Gelehrten. Und sie fingen an, sich zu streiten. Die Juden und die Christen fingen sich an, in der Moschee des Propheten sallallahu alaihi wasallam zu streiten. Und all dies, wie wir gesagt haben, diese Verse sind herabgesandt worden in Medina, und das hat sich in Medina ereignet. Und dann sagten die Juden vor dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, auf nichts fußen die Christen. Und sie waren damit dem Evangelium und Jesus Christus, dem Messias alaihi salatu wasalam, ungläubig gegenüber. Und die Christen sagten dann als Antwort zu ihnen oder vorher, und auf nichts fußen auch die Juden. Und so waren sie ungläubig gegenüber der Tora, dem Gesetz, das Allah subhanahu wa ta'ala Musa offenbart hat, und somit waren sie auch Musa a.s. ungläubig gegenüber. Und wie wir gesagt haben, wenn man einen Propheten leugnet, egal welchen Propheten, sei es ein erwähnter oder sogar ein nicht erwähnter, dann ist man ungläubig. Und man ist erst gläubig und vollständig gläubig, wenn man an alle Propheten gleichermaßen glaubt, das heißt an alle glaubt, dass sie von Allah subhanahu wa ta'ala ausgewählt worden sind für den Empfang der Botschaft, für den Empfang der Offenbarung. Das Interessante diesen Versen ist, dass die Gelehrten der Juden den Christen vorgeworfen haben, dass sie Kuffar sind, dass sie ungläubig sind und dass sie auf nichts fußen. Das ist der Ausdruck, den sie verwendet haben. Sie sind auf nichts, sie haben keine Grundlage, keine Basis. Und die Christen sagen im Gegenzug den Juden, sie haben keine Basis und fußen sich auf nichts. Das Interessante ist, dass beide, wie Allah sagt, obwohl sie doch beide die Schrift lesen. Und das bezeugt, dass sie diese Sache durch Wissen gesagt haben. Eben, dass sie durch Wissen gesagt haben, dass die Christen, also aus der Sicht der Juden, sie haben tatsächlich durch Wissen gesagt, dass die Christen überhaupt keine Basis haben für ihren Glauben, für ihre Dreifaltigkeit, und dass es einfach ein Irrglaube ist. Und das haben sie aus dem Evangelium, Entschuldigung, aus der Tora entnommen. Und das weist darauf hin, dass sie die Wahrheit gesprochen haben und dass noch wahre Teile der Tora vorhanden sind. Und das weist darauf hin, dass dass es auch tatsächlich der Fall ist, dass sie sich auf nichts stützen. Und genauso umgekehrt, die Christen haben ihr Evangelium zu der damaligen Zeit teilweise gehabt, wie sie auch teilweise heute noch haben, und haben mit Wissen bezeugt, dass die Juden ihr Glaube sich auf nichts fußt und dass es einfach ein Irrglaube ist. Und wenn die einen den anderen vorwerfen durch Wissen und die anderen durch Wissen auch den anderen vorwerfen, dass sie ungläubig sind, das heißt, keiner bleibt übrig von diesen beiden Parteien. Und wir sagen, weder die Juden noch die Christen fußen auf irgendetwas. Während wir die Schrift lesen und weil wir mit dem Koran letztendlich urteilen, wer sich auf dem wahren Weg befindet und wer sich auf einem Irrweg befindet. Obwohl sie doch beide die Schrift lesen, das heißt eben die Tora und das Evangelium. Der gleichen Worte führten schon diejenigen, die nicht Bescheid wissen. Hiermit gibt es mehrere Auslegungen, und eine Auslegung damit ist gemeint, die arabischen Mushrikun, das heißt also der gleichen Worte, führten schon diejenigen, die vor ihnen waren, vor diesen Judenchristen, die zu der Zeit gelebt haben, und zwar die arabischen Mushrikun, die arabischen Polytheisten, führten diese gleichen Worte und haben sich das auch gegenseitig vorgeworfen, und in Wirklichkeit fußt niemand auf irgendetwas von diesen Götzendienern. Und sie hätten, die Judenchristen hätten von diesen irregegangenen Völkern lernen müssen und profitieren müssen, sodass sie nicht der gleichen Sünden dass sie nicht in die gleichen Sünden treten, weil dieser Götzendienst ist im Christentum verboten und im Judentum auch verboten. Und trotzdem begehen sie ihn, die Juden und die Christen. Aber Allah wird zwischen ihnen am Tag der Auferstehung über das richten, worüber sie uneinig sind. Sie sind sich darüber uneinig, wer sie im richtigen Weg findet. Und Allah subhanahu wa ta'ala wird ihnen klar sagen, wie wir wissen es. Am Ende von Surat al-Ma'idah fragt Allah subhanahu wa ta'ala ja, Isa ibn Maryam a.s. sogar direkt, hast du zu den Menschen gesagt, nimm mich und meine Mutter zu zwei Göttern neben Allah, und dann wird er Isa sagen, Subhanak, gepriesen seist du, ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Es steht mir nicht zu, etwas zu sagen, wozu ich kein Recht habe. Es steht mir nicht zu, etwas zu sagen, wozu ich kein Recht habe. Und das heißt, sogar Isa a.s., und das ist ja die größte Erniedrigung für die Christen an dem Tag, dass Isa a.s. selbst gegen sie Zeugnis ablegen wird. Das heißt, sie haben niemanden, auf den sie sich stützen können. Sie haben niemanden, auf den sie sich stützen können. Ja. Dann machen wir erstmal Adhan, denke ich. Ja. Danach weiter, inshallah. Sallallahu barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إن من الله سأل بامس أناتك إن الله سيك und heil auf Propheten Muhammad صلى الله عليه وسلم. Machen weiter, wo ich denke, wie wir sind, und zwar im Vers 114, inshallah. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und wer ist ungerechter als wer verhindert? In der Lesart der meisten Qurra, in der Lesart von Ibn Amr heißt es ohne und, also wer ist ungerechter? Wer ist ungerechter als wer verhindert, dass an Allahs Gebetsstätten sein Name genannt wird und sich bemüht, sie zu zerstören. Jene sollen sie nur in Furcht betreten. Für sie gibt es im Diesseits Schande und im Jenseits gewaltige Strafe. Wer ist ungerechter als wer verhindert, ist eine Frage, in Wirklichkeit aber gemeint damit ist eine Aussage. Und gemeint ist damit, niemand ist ungerechter als wer verhindert, dass an Allahs Gebetsstätten, also in den Moscheen, wie es im arabischen Wort wird, also in den Moscheen, Allahs Name genannt wird. Niemand ist ungerechter als das ist die größte Ungerechtigkeit, also oder eine der großen Ungerechtigkeiten, und sich bemüht, sie zu zerstören. Die Moscheen zu zerstören. Und dass das geschehen ist und dass das immer noch bis heutzutage geschieht, da braucht man nicht viel Wissen zu haben von der Geschichte. Aber was damals passiert ist, ist zum Beispiel, dass die Qurayshiten, das Volk von Quraysh, das eben die Regierung hatte in Mekka, oder das Mekka regiert hat, und von der Stamm von dem Propheten Muhammad sallam auch kam, sie haben im 6. Jahr nach der Hijra in Sulh al-Hudaybiyah, das heißt der Friedensvertrag von Hudaybiyah, dort haben sie die Muslime daran gehindert, eine Umrah zu vollziehen, und zwar die kleine Pilgerfahrt zu vollziehen. Und dann haben sie diesen berühmten Vertrag miteinander gemacht, dass sie auf jeden Fall nicht dieses Jahr in die Umrah gehen dürfen, sondern erst nächstes Jahr. Und dann haben sie einen längeren Friedensvertrag gemacht, der nachher von den Qurayshiten selbst gebrochen worden ist. Okay? Aber Allah SWT sagt eben, wer ist ungerechter, als wer eben Muslime daran hindert, zu den Moscheen Allahs zu kommen. Und dieser Vers ist allgemein, hier heißt es nicht nur in Bezug auf die Moschee in Mekka, sondern überhaupt in allen Moscheen. Und was wir auch wissen, ist, dass heutzutage bis an den heutigen Tag noch seit zig Jahren die Juden in Palästina den Muslimen verwehren, in die Moschee zu gehen, in die Al-Aqsa-Moschee, in die Moschee der Muslime. Und nicht nur das, sondern auch der letzte Krieg in Bosnien, wo viele Moscheen zerstört worden sind. Und wer weiß, wie viele Moscheen im Irak zerstört worden sind von den Amerikanern. Und A'udhu Billah, das sind alles Sachen, das sind Menschen, die den Allah subhanahu wa ta'ala den Krieg erklärt haben, indem sie die Moscheen zerstören. Und man darf nicht zu naiv sein und denken, dass es nur um wirtschaftliche Aspekte geht in solchen Kriegen. Nein, es sind auch religiöse Kriege. Besonders der Krieg im Irak ist auch sehr stark religiös geprägt. Und der und auch der Krieg, wie bitte? Wie es von einigen selbst genannt wird. Und ohne dass man zu sehr jetzt auch ins Detail darauf eingeht, aber es gibt Bilder, wie Moscheen absichtlich zerstört werden. Wie Moscheen absichtlich zerstört werden und wie Menschen absichtlich umgebracht werden, die überhaupt nichts, eine Waffe nicht einmal in der Hand haben. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt uns diese Sachen hier nicht zur schönen Information, sondern wir sollen wissen, dass es solche Leute gibt, die eben die Moscheen zerstören wollen. Und also wer ist ungerechter, als wer verhindert, dass Allahs Namen in Allahs Gebetsstätten genannt wird? Gemeint ist damit eben, dass überhaupt Allahs gedenkt wird. Damit ist gemeint, dass das Gebet dort stattfindet. Damit ist gemeint, dass man vor dem Gebet in die Moschee gehen darf. Damit ist gemeint, dass man seine Zeit in der Moschee verbringen darf. Damit ist gemeint, dass nach dem Gebet in der Moschee noch bleiben darf. Und jeder weiß, dass in manchen Ländern die Moscheen geschlossen werden zwischen den Gebetszeiten und die Häuser Allahs geschlossen werden. Damit ist gemeint, dass man I'tikaf machen darf im Ramadan. Damit ist gemeint, dass man Unterricht halten darf in den Moscheen. Und diese ganzen Sachen werden teilweise verwehrt, indem man bestimmte Gelehrten nicht mehr lehren lässt, wie es in manchen Ländern der Fall ist. Und all das ist eine der gewaltigsten Ungerechtigkeiten. Und Allah subhanahu wa ta'ala und sagte dann, jene, die so etwas machen, sollen sie nur, das heißt die Moscheen, nur in Furcht betreten. Nur in Furcht betreten. Und da ist ein Hinweis darauf, dass die Kuffar nicht ohne Grund in die Moscheen der Muslime eintreten sollen, sondern nur wenn es einen Grund dafür gibt. Und grundsätzlich gesehen sollen die Kuffar nicht in den Moscheen der Muslime drin sein, es sei denn mit Erlaubnis der Muslime. Das heißt, die Muslime stehen über sie und sie dürfen nur mit Erlaubnis der Muslime reinkommen und nur wenn es einen Grund dafür gibt. Ja. Und die Strafe für sie ist, dass es für sie im Diesseits Schande gibt und im Jenseits gewaltige Strafe. Sie werden noch im Diesseits bestraft vor dem Jenseits. Und das sehen wir und haben wir gesehen in den verschiedenen Beispielen. Zum Beispiel die Mekkaner haben den Propheten aus seinem verwehrt, nach Mekka reinzugehen, und sie wurden dann erniedrigt und gedemütigt an diesem Tag, an dem Tag, an dem Mekka dann befreit worden ist aus den Händen der Götzendiener und in die Hände der gläubigen Muslime wieder zurückgekommen ist. Ja. Und das war ihre Erniedrigung an diesem Tag, dass sie sehen mussten, wie ihre Feinde die Stadt befreit haben von ihnen. Anders ausgedrückt, erobert. Und jeder Mensch, der so etwas macht, wissen wir, es muss ihn irgendwie in diesseits eine Schande treffen. Es muss ihn irgendwie in diesseits eine Schande treffen, und im Jenseits erhalten sie gewaltige Strafe. Und es gibt ein Mittel im Koran, das Allah ta'ala anwendet, und zwar manchmal erwähnt er nicht direkt die Strafe. Und das weist darauf hin, dass die Strafe ganz gewaltig ist. Wie zum Beispiel sagt Allah subhanahu wa ta'ala, إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا ذِكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ. Das heißt, wahrlich diejenigen, die dem Dhikr gegenüber ungläubig sind, Dhikr der Koran, ungläubig sind, nachdem er zu ihnen gekommen ist. وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ. Und er ist wahrlich ein gewaltiges Buch oder ein ehrbares Buch. Und hier hat Allah nicht erwähnt, was ist mit ihnen los. Er sagt einfach, wahrlich diejenigen, die den Koran leugnen. Punkt. Ja, wie wenn man jemandem sagt, wehe, wenn du das und das machst, dann erwähnt es nicht. Und das weist auf die gewaltige Strafe hin. Und Allah sagt, hier gibt es für sie gewaltige Strafe und beschreibt es nicht näher. Na. Im nächsten Vers lernen wir, Alhamdulillah, eine Barmherzigkeit von Allah ta'ala kennen. Eine von vielen. Und zwar, Allah sagt, Allah gehört der Osten und der Westen. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ. Wohin ihr euch auch immer wendet, so ist Allahs Gesicht. Allah ist allumfassend und allwissend. Allah subhanahu wa ta'ala, damit man ein bisschen Größendimensionen sich vorstellen kann, was wir hier sehen können und was Allah erschaffen hat und was wir nicht sehen können. Über all dies sagt Allah subhanahu wa ta'ala in Surat Az-Zumar auf Seite 465 im Buch von Medina, sagt Allah subhanahu wa ta'ala über den Tag der Auferstehung, über die Himmel und die Erde. Er sagt, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. Sie haben Allah nicht eingeschätzt, wie es ihm gebührt. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. Wo die ganze Erde am Tag der Auferstehung in seiner Faust oder in seiner Hand gehalten wird. والسماوات مطويات بيمينه. Und auch die Himmel in seiner Rechten zusammengefalten sein wird. سبحانه وتعالى عما يشركون. Preis sei ihm, erhaben ist er über das, was sie ihm beigesehen. Wenn die Erde in seiner Hand ist und die Himmel zusammengefaltet sein werden in seiner rechten Hand, dann kann man sich ein wenig vorstellen, wie groß Allah selbst sein muss. Und wenn er hier sagt, Allah gehört der Westen und der Osten, oder Allah gehört der Osten und Westen, wo immer ihr euch auch wendet, dort ist Allahs Gesicht. Allah ist allumfassend und allweise. Er ist an sich allumfassend. Und dazu gehört auch, dass er seine Gunst alles umfasst und sein Erbarmen und seine Barmherzigkeit umfasst alles. Alle Menschen und alles. Wie alle Menschen, ja, die wie es in dem Hadith heißt, wenn das Diesseits für Allah subhanahu wa ta'ala den Wert hätte wie den Flügel einer Mücke, dann würde er nicht einmal einem Kafir etwas zu trinken geben. Ja? Also, das gehört zur Barmherzigkeit Allahs, dass auf dieser Welt die Muslime, die Frevler und die Nicht-Muslime leben können und von Allahs Erbarmen und Barmherzigkeit profitieren. Na, welche Regelung haben die Ulama von diesem Vers abgeleitet? wie wir aus dem Fiqh schon gelernt haben, inshallah, wenn Allah subhanahu wa ta'ala der Westen und der Osten gehört und wo immer man sich wendet, dort Allahs Gesicht zu finden ist, haben die Fuqaha daraus genommen, dass wenn man nicht weiß, in welche Richtung die Qibla ist, die Gebetsrichtung der Muslime ist, und man auch versucht herauszufinden und man findet einfach nicht heraus, in welche Richtung die Qibla ist, dann ist es egal, in welche Richtung man betet. Dann ist es egal, in welche Richtung man betet, das Gebet ist richtig. Wenn, wie gesagt, wenn man versucht hat herauszufinden, ja, das ist eine Voraussetzung. Dann, was man auch, das alles mit der Sunnah belegt natürlich, ja, was man auch, und zwar wenn man zum Beispiel versucht hat herauszufinden, wo die Qibla ist, und sich danach geirrt hat und herausgefunden hat, dass man in die falsche Richtung gebetet hat, nachdem man sich Mühe gegeben hat herauszufinden, wo die Qibla ist, dann ist das Gebet auch gültig und korrekt und man braucht das Gebet nicht nachzuholen. Oder wissen wir auch aus der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass er, wenn er auf seinem Reittier war, auf der Reise, betete er seine freiwilligen Gebete, egal in welche Richtung sich sein Reittier wandte. Und das gilt für die freiwilligen Gebete. Allerdings, wenn das Pflichtgebet, die Zeit des Pflichtgebets kam, dann ist er abgestiegen von seinem Reittier und betete in Richtung der Qibla. All dies und mehr entnimmt man aus diesem Vers. Alhamdulillah. Ansonsten andere Details lassen wir für den Fiqh. Muss man jetzt nicht hier zu sehr ausweiten. Allerdings ist es eine Barmherzigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns das einfach gemacht hat. Und allerdings darf man nicht daraus verstehen, wie man es vielleicht offensichtlich der Fall sein mag, dass man sich in irgendeine Richtung beten darf, zu jedem Gebet. Das ist falsch. Das gilt zum Beispiel, was ich gesagt habe, in irgendeine Richtung fürs freiwillige Gebet auf dem Reittier, ja, oder das freiwillige Gebet im Auto oder im Flugzeug. Freiwillige Gebet, nicht Pflichtgebet. Pflichtgebet muss man sich, soweit man kann, in Richtung Qibla wenden, vom Anfang bis zum Ende des Gebets. Wie heißt es? Es gibt eine Auslegung zu diesem Vers, die nicht so stark ist, aber erwähnenswert ist. Und zwar, dass mit diesem Vers gemeint ist, nachdem Allah SWT erstmal nachdem die Mushrikun, die Araber, die Muslime ihnen verboten haben, in Mekka reinzugehen, dann hat Allah SWT, ihnen wurde die Moschee in Mekka, Al-Haram, verboten und verwehrt, dann hat Allah zu ihnen gesagt, Allah gehört der Osten und Westen, also Allah gehört die ganze Welt, alles, was ihr euch vorstellt. Egal wohin geht, es ist Allahs Erde. Wohin ihr euch auch immer wendet, dort ist Allahs Gesicht. Das heißt, egal wohin ihr geht, um zu beten, müsst nicht unbedingt in Makkah sein zu beten. Das ist eine Ansicht, die ist nicht sehr stark, aber wie ich gesagt habe, die ist erwähnenswert. Dann sagt Allah SWT, und sie sagen, oder eben, wie ich gesagt habe, sie sagen, Allah hat sich Kinder genommen. Diese Sache haben gesagt, nicht nur die Juden und Christen, sondern auch die Araber, die Mushrikun, die arabischen Polytheisten. Und zwar alle drei sind damit gemeint, alle drei haben gesagt, Allah hat sich Kinder genommen. Preis sei ihm, nein, vielmehr gehört ihm alles, was in den Himmel und was auf der Erde ist, alle sind ihm demütig ergeben. Warum sage ich, alle haben das gesagt? Weil der Koran uns das mitteilt so. Die Araber haben, was haben sie gesagt? Sie haben gesagt, die Engel seien die Töchter Allahs. Und das ist mehrfach im Koran erwähnt, und darüber werden wir noch anschauen, darüber auch reden. Und die Juden haben gesagt, Uzair ist Allahs Sohn. Der Grund, weil er, nachdem die Tora verloren gegangen war, diktierte er ihnen die 1000 Suar. Man sagt, die Tora besteht aus 1000 Suar, und er diktierte sie ihnen auswendig, und dann haben sie ihn zum Sohn Gottes erhoben, Aliyahdubillah. Und die Christen, ist bekannt, sie haben den Messias, alaihissalatu wassalam, Allahs Fried und Heil auf ihm, sie haben ihn zur Sohnschaft erhoben, also sie haben ihn zum Sohn Gottes gemacht. Aliyahdubillah. Also wir suchen Zuflucht vor solchen gewaltigen Aussagen, denn das ist der Schirk schlechthin. Denn Schirk bedeutet ja, dass man Allah Teilhaber macht. Und wenn du Teilhaber machst in Allah in Bezug auf Allah selbst, seine Wesen selbst, dass er eben Gott ist und du machst einen anderen auch zu einem Gott, dann hast du also den großen Schirk begangen. Der große Schirk begangen. Es gibt keinen größeren als den. Ja. Preis sei ihm, also Preis sei Allah. Auf Arabisch Subhanah. Und wir haben mal gesagt, Subhanah heißt auf Arabisch nicht nur Preis sei ihm, das ist eine Übersetzung, aber es besser wäre, wortwörtlich gesehen wäre besser, frei sei er von allen Mängeln. Frei sei er von allen Mängeln, das heißt Subhanah. Man erhebt ihn von allen Eigenschaften von Geschöpfen und von allen unvollständigen Sachen. Ja. Preis sei ihm, nein, also so ist es nicht, er hat sich keine Kinder genommen. Vielmehr gehört ihm alles, was in den Himmel und was auf der Erde ist. Alle sind ihm demütig ergeben. Das heißt, alles gehört ihm, also die auch diese Planeten, die von manchen Völkern zu Gottheiten erhoben worden sind, subhanallah, auf was die Leute alles kommen, alle sind ihm demütig ergeben, auch dazu gehört auch Isa, dazu gehört Uzair, dazu gehören die Engel und dazu gehört der Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und das Interessante ist ja, wenn ein Tier gebärt, oder wenn ein Tier einen Sohn bekommt, wenn man sagen kann, dann ist der Sohn auch ein Tier, stimmt's? Und wenn der Mensch einen Sohn bekommt, ist der Mensch auch ein Sohn, ist der Sohn auch ein Mensch. Wenn Allah einen Sohn hätte, dann wäre es ja auch ein Gott, wie Allah ein Gott ist. Und das ist nicht der stärkste Beweis, aber das ist ein Hinweis darauf, oder ein starker Hinweis darauf, dass Juden und Christen eben mehr als einen Gott haben. Mehr als einen Gott haben. Okay, es gibt einige Juden, die heutzutage nicht mehr, oder vielleicht alle Juden, ich weiß nicht, die heutzutage Uzair vielleicht nicht mehr als Sohn Gottes ansehen, aber dann, wenn das so ist, dann gratulieren wir ihnen und Alhamdulillah, dass sie sich besonnen haben, aber die damaligen Juden haben das nur einmal gesagt. Ja. Und hätten sie es nicht gesagt, dann wären die Juden damals die ersten gewesen, die gesagt hätten, der Koran stimmt nicht, wir machen das gar nicht. Ja, aber ja, er ist, also Allah ist der Schöpfer der Himmel und der Erde in ihrer schönsten Form. Allah subhanahu wa ta'ala, Badi' heißt auch nicht nur, dass er eben ein Schöpfer, sondern eben, dass er etwas in der schönsten Form macht und dass er etwas so erschafft, wie es vorher noch nie zuvor jemand erschaffen hat. Und sowieso gibt es nur einen Schöpfer wie Allah subhanahu wa ta'ala. Ja. Und so ist Allah ta'ala einzigartig in, auch das ist wieder Tawhid hier, ne? Das ist Tawhid. Und zwar einzigartig in Bezug auf seine Eigenschaften, seine Taten. In Bezug auf seine Taten. Allah ta'ala ist ja einzigartig in Bezug auf seine Taten. Einzigartig in Bezug auf seine Namen und Eigenschaften. Und einzigartig in Bezug auf den Gottesdienst. Denn man darf niemandem den Gottesdienst erweisen, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Diese drei Formen des Tawhid hören sich zwar einfach an, sind auch im Grunde genommen einfach, sind nicht so kompliziert. Wie sollen sie auch kompliziert sein, wenn das die Religion der Menschheit ist? Aber trotzdem begehen viele Leute manchmal Götzendienst. Viele Leute begehen manchmal Götzendienst. Ja. Und besonders in Bezug auf den Gottesdienst. Besonders in Bezug auf den Gottesdienst gibt es Menschen, die, wisst ihr, eine Form des Götzendienstes ist, was Allah im Koran erwähnt hat, Surat al-Baqarah. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. Und trotzdem gibt es unter den Menschen oder welche, die Allah an seinesgleichen gleichgesellte Partner oder gleichgestellte Partner setzen. يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. Und sie lieben sie, wie sie Allah lieben. Das heißt, die Liebe ist kann eine Form des Schirks sein. Kann eine Form des Schirks sein. Wenn du jemanden liebst wie Allah subhanahu wa ta'ala, bist du ein Mushrik. Wenn du jemanden... Was ist der Unterschied zwischen der Liebe bei den Gläubigen für andere und was ist der Unterschied zwischen der Liebe der Mushrikin oder andere als Muslime für andere? Der Unterschied ist ein offensichtlicher. Die Mushrikun, sie lieben diese verschiedenen Gottheiten. Alle gleichermaßen oder teilweise, wie auch immer. Aber die Muslime, sie lieben nicht die anderen Personen für sich selbst oder weil sie die Person lieben, sondern sie lieben alle für Allah. Der Gläubige, gesunde Gläubige liebt nur diejenigen Menschen vom Herzen, diejenigen, die auch von Allah geliebt werden. Und deswegen, wenn wir jemanden hassen, dann hassen wir ihn, weil Allah ihn auch hasst. Oder umgekehrt, wenn wir wissen, dass Allah jemanden nicht mag, wie Abu Lahab oder Amr ibn Luhay oder was weiß ich, ja, dann hassen wir sie auch. Und wenn wir wissen, dass Allah jemanden liebt, wie die Sahaba, dann lieben wir sie auch. Und das ist der Unterschied. Wir lieben, weil Allah liebt, und wir hassen, weil Allah hasst. Und nicht irgendwie aus anderen Gründen. Natürlich gibt es, natürlich darf man nicht vergessen, es gibt auch die natürliche Liebe des Menschen. Ja, gibt es natürlich auch, dass der Mensch zum Beispiel natürlicherweise bestimmte Sachen mag. Aber all das muss im Rahmen der Religion bleiben, im Rahmen des Erlaubten bleiben von Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, was Allah erlaubt hat, das dürfen wir. Und was er verboten hat, das dürfen wir nicht. Ja, das ist der Unterschied, ne? Und wenn er, Allah, eine Angelegenheit bestimmt, so sagt er zu ihr, nur sei, und so ist sie. Das beinhaltet mehrere natürlich Sachen, aber mir fällt dazu ein, erstens eine Sache, wenn Allah subhanahu wa ta'ala eine Sache zu ihr sagt, sei, und so ist sie. Wieso, das habe ich schon mal gesagt, wieso sagen dann die Juden und Christen, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Himmel und Erde in 6 Tagen erschaffen hat, und am 7. Tag hat er sich ausgeruht. Von was hat er sich ausgeruht? Was hat er denn gemacht? Er sagt zu einer Sache, sei, und dann ist sie. Es ist keine Anstrengung. Das heißt, selbst wenn es ein Mensch wäre, wäre es nicht mehr anstrengend für ihn. Sei das, das war's. Wenn er will, sagt er, sei 7 Himmel mit den Eigenschaften, das war's schon. Fertig. Also wo kommt die Müdigkeit überhaupt her? Gar keine Müdigkeit, das ist Blasphemie. Dann, was man auch daneben auch daraus nehmen kann, wenn er eine Sache erschaffen will, sagt er, sei, und dann ist sie. Das heißt, Allah braucht keine Vermittler. Er sagt uns damit, ich brauche niemanden, der das für mich macht. Und er braucht diese Engel nicht, er braucht die Menschen nicht, er braucht die Gesandten nicht. Wenn er wollte, hätte er das alles selbst gemacht. Aber Allah subhanahu wa ta'ala, Weisheit ist hinter jeder Handlung, die er hat, deswegen ist er der Allweise. Und wenn er Allah subhanahu wa ta'ala etwas macht, dann mag es sein, dass wir die Weisheit dahinter kennen, und es mag sein, dass wir die Weisheit dahinter nicht kennen. Und wenn jemand die Weisheit dahinter nicht kennt, das heißt noch lange nicht, dass es dahinter keine Weisheit gibt. Das heißt, dass du unwissend bist in dieser Hinsicht. Und wer ist so überheblich, dass er behaupten könnte, dass er alles weiß? Niemand. Niemand ist so überheblich. Na, es gibt noch einige Sachen, die man natürlich aus diesen Versen lernen kann. Und zwar in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala, das Vers, Allah gehört der Osten und der Westen, wohin ihr euch auch immer wendet, so ist dort Allahs Gesicht. Allah ist allumfassend und allwissend. Daraus lernen wir, dass Allah subhanahu wa ta'ala, was auch immer er sich selbst zuschreibt, das schreiben wir ihm auch zu. Was er über sich selbst sagt, das glauben wir, wie es ist, und interpretieren die Sachen nicht einfach um und nennen es irgendwie Angesicht oder so etwas, sondern es heißt auf Arabisch Wajh, und dann lassen wir es als Wajh und legen das nicht um. Und in einem Hadith, Qudsi, heißt es, dass Allah sagte, Kathabani ibn Adam. Das heißt, der Sohn Adams, oder Kathabani, das heißt, wirft mir die Lüge vor oder lügt mich an. Walam yakun lahu dhalik. Und das steht ihm eigentlich nicht zu. Und washatamani, walam yakun lahu dhalik. Und er beleidigt mich, und es steht ihm auch nicht zu. Amma takdibuhu iyai, was seine Lügen mir gegenüber angeht, أن يقول إني لن أعيده كما بدأته. Und also was seine Lüge angeht mir gegenüber, dass er eben sagt, ich werde ihn niemals so wieder zurück erschaffen, so wie ich ihn das erste Mal erschaffen habe. Also nachdem er gestorben ist, werde ich ihn nicht wieder auferwecken. وأما جتمه إياي, was seine Beleidigungen mir gegenüber angeht, ist, dass er sagt, أن يقول اتخذ الله ولدا, dass er sagt, Allah hat sich ein Kind genommen oder einen Sohn genommen. وأنا الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد oder كفوا أحد. Hadith bei Bukhari. Obwohl ich doch الصمد bin, der weder zeugt noch gezeugt worden ist, ich habe nicht gezeugt und bin auch nicht gezeugt worden, und es gibt niemanden, der mir gleicht. الصمد auf Arabisch hat mehrere Bedeutungen, aber die wichtigste ist, dass man sie weiß, ist jemand, der unabhängig von allen anderen Sachen ist und den alle Menschen brauchen. oder alle Geschöpfe. Jeder braucht ihn, er braucht niemanden. Das ist As-Samad. Okay. Ähnlich wie auch Al-Ghani. Al-Ghani heißt der Reiche, aber auch der Unbedürftige. Der Unbedürftige. Weil er eben reich ist, braucht er niemanden anderes. In die Moscheen haben wir gesagt, noch ein Aspekt des Fiqh, dürfen die Nicht-Muslime nur eintreten mit Erlaubnis der Muslime und wenn es eine Maslaha gibt. Das heißt, wenn es einen Nutzen gibt. Wenn es einen Nutzen gibt. Und das gilt in Bezug auf die Moscheen alle, aber verboten ist es für sie, die Moschee in Mekka und die Moschee in Al-Madina. Besonders diese beiden, weil das sind Haram. Diese beiden sind Haram, das heißt, es sind beide heilige Moscheen oder beziehungsweise verbotene Zonen, weil bestimmte Dinge in diesen Zonen verboten sind, die in anderen Zonen erlaubt sind. Und Mekka, weil Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, فَلَا يَقْرَبُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامِ بَعْدَ عَامِمْ هَذَا. So sollen sie, geht es um die Götzendiener im Surah Tauba, die heilige Moschee nach diesem Jahr nicht mehr betreten. Und was Al-Madina angeht, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَأَنَا أُحَرِّمُ الْمَدِينَةَ. Das heißt, wahrlich, Ibrahim hat Mekka für verboten erklärt, und ich erkläre Al-Madina für verboten. Und das sind zwei Berge, Ir und Thawr. Es gibt einen Berg, der heißt Thawr, wie in Mekka auch. Ne? Und Ir ist ein zweiter Berg. Und das sind die beiden Berge, zwischen denen in Medina das heilige Gebiet ist. Und darin darf man das heilige Gebiet in Medina. وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا